Als Kinder. Die Menschen verstehen nicht das Königreich Gottes. It is the Lord, be the Lord, and not you be the Lord. Es geht darum, dass der Herr ist und nicht, dass du der Herr bist. It is Christ the Lord, and not you the Lord. Du bist nicht selbst dein Gott oder dein Herr. You know, as we were praying, something came that you are to know of. Als wir gerade gebetet haben, ist mir etwas eingefallen. You know, people, we always, you know, religion, we see it as you not going to the doctor. Zum Beispiel Religion sieht es, dass du nicht zum Arzt gehst. That's what religion see. Das That's ist das, what Christianity sees. Das ist das, was das Christentum But oder die Religion kingdom is not about you did not go to the doctor. Sieht, sondern im Königreich Gottes geht es nicht darum, ob du zum Arzt gegangen bist oder nicht. You know, believers, some don't even go to the doctors any longer. Denn, they even told me at all that there's a lady in her place of work. She said, yes, she has never been to the doctor. She just drink all these natural things. That does not make her to be safe. Denn selbst Ungläubige können auch nicht zum Arzt gehen oder sagen, dass sie seit Jahren nicht zum Arzt waren und einfach irgendwie Naturheilmittel oder sonstige Sachen benutzen. Darum geht es nicht. It is where is your trust? Sondern wo ist dein Vertrauen? That's why Jesus in Mark 10. Let us go to Mark 10. Go to Mark 10. Markus 10. Praise the Lord. Halleluja. We go to the same job that they go to. But why are we working? The reason, our motive of working is different from their own motive. Denn auch wir gehen zu den gleichen Jobs, die auch Ungläubige machen, aber das Motiv ist unterschiedlich. Was ist dein Motiv dabei? What is your desire? What are you pursuing? It's different from their desire, what they are pursuing. Was sind deine Wünsche? Was sind deine Ziele, wenn du arbeiten gehst? Look at from verse 23. Mark 23. And Jesus looked round about and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Markus 10:23. Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. You know, here people would go against riches. Wenn man nur oberflächlich schaut, dann könnte man annehmen, es geht hier erstmal nur um das Reichtum. That Jesus don't want us to be rich at all. Dass Jesus nicht möchte, dass wir He reich thought, sind. He doesn't want us to have anything. Oder dass wir halt so arm sind wie eine Kirchenmaus. He said because of riches here. Weil But das Jesus erwähnt wird. Is not after the wealth of this world. Aber Jesus Christus geht es nicht um den Reichtum dieser Welt. He did not speak about this world's wealth. He speak about his own wealth. Denn Jesus spricht von seinem eigenen Reichtum. He spoke of his wealth. Look at it. He said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? What do we have? We don't have riches. Worum geht es hier? Haben wir Reichtümer? We have Christ. Sondern wir haben Christus. Can you understand it? We have Christ. Wir haben Christus. Christ is our goal, and not riches our goal. Und das ist auch unser Ziel und nicht Reichtümer sind unsere Ziele. And the disciples were astonished at his words. Because nobody, you know, today they are astonished at our words. People are, they are astonished. That is religion, even Christianity, they are astonished as to Christ's words. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte und genauso sind auch heutzutage in der Welt immer diejenigen über unsere Worte erstaunt, weil sie die Worte von Christus sind. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches? Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? To enter into the kingdom of God. Those that trust, where is your trust? It's not about going to the doctor, where is your trust? Wo ist dein Vertrauen? It's not about, you know, it's not about going to that job, where is your trust? geht nicht darum, ob du jetzt zum Arzt gehst oder nicht oder zu deiner Arbeit, sondern wo ist dein Vertrauen? Is your fear always so that they will not drive you in that place of work? Geht es dir eigentlich nur um deine Angst, dass du deinen Job verlierst, dass du gekündigt wirst? I don't want them to drive me, to stop me from that job. Because you know, your job is my life. Denn das ist mein Leben. So good. I love it so much. Denn ich liebe diese Arbeit einfach so sehr. What fear that the Lord said we are to fear? Aber es gibt eine Angst, die wir haben sollten. The fear of not to rest in Him. Wo Christus gesagt hat, diese Angst sollen wir haben. Und das ist nämlich, nicht auf ihn zu vertrauen oder nicht in seine Ruhe einzugehen. Not to depend on Him, not to trust Him. That's only fear. Not the fear of your chef not to drive you. Nicht die Ängste, die wir in dieser Welt haben, zum Beispiel vor deinem Chef, sondern eben in Gottes Ruhe einzugehen. Praise the Lord. Halleluja. If I mean I want to, my daughter here want to deliver my baby, I will not even want her to deliver where I am. I will lie. The Holy Spirit. Except accidentally. There is something that is maybe she just came here, she will say she will not go again. Hey! I say, Holy Spirit, I need you more than ever. Zum Beispiel, ich hätte vielleicht, ich würde es gar nicht wollen, dass Amena zum Beispiel das Kind hier auf die, also bei uns, auf die Welt bringt, weil ganz ehrlich, ich bräuchte den Heiligen Geist mehr als alles andere. Praise the Lord. Halleluja. I will say, no, please go to the hospital now. Please, that is their job. My job is to preach the gospel and not to deliver baby. Ja, zum Beispiel, weil im Krankenhaus, die sind darauf spezialisiert, dieses Kind einfach sozusagen auf die Welt zu befördern oder bringen. Aber meine Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen. You see, Christ's job, you see, that there is a time of emergency. Aber es gibt manchmal die Zeit einer Notwendigkeit. It's like one man of God. He said, I have never drove a plane. But because the pilot was in problem, And the co-pilot was a problem. So he did not know how to do, but he drove the plane safely and landed it safely through the help of the Holy Spirit. Es gibt eine Zeit der Not, wo wir uns so sehr auf den Heiligen Geist verlassen müssen, dass wir auch wissen, es ist nicht unsere Kraft. Zum Beispiel, wo ein Pastor, als der Pilot in dem Flugzeug ohnmächtig geworden ist, hat er durch die Gnade und durch die Kraft vom Heiligen Geist dieses Flugzeug halt sicher auf die Erde bringen können, was sonst eigentlich unmöglich ist oder wovon er halt keine Ahnung hat. It's like people going to drink poison and say, I pray that God will not die. They will not drink poison. You will die. Because there is a time of emergency that you need, that the Holy Spirit takes total full control. You don't tell God. You know, people will not say they have prayed, they want to do something that is not natural. Es geht nicht darum, Gott zu versuchen, indem du zum Beispiel einfach jetzt einen Becher voller Gift oder voll Gift zu dir nimmst und sagst, ja, ich habe dafür gebetet und Gott hat auch gesagt, wir können Gift trinken. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Gott zu versuchen. Ich spreche hier von der Zeit einer Not, wo der Heilige Geist wirklich die totale Kontrolle übernimmt. It is not we are trying to prove to the world that God is can do something. You know, it's not he has proved himself. He proved himself. He died and he rose up. That is only what the proof is. All others, God's children should stop wanting to prove themselves, to prove God to people. Denn wir sollten als Kinder Gottes aufhören, anderen Menschen Gott beweisen zu wollen, in dem, was er noch tut oder was er tun kann. Denn Gott hat sich ja schon bewiesen durch Jesus Christus und dafür, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Praise the Lord. Halleluja. He only gave us his gospel to preach now. That is what we preach to people and not prove God. Prove that the word of God is really real. No longer God, but Satan. Er hat uns sein Evangelium gegeben, was wir predigen sollen, was wir sozusagen der Menschheit beweisen sollen. Aber wir sollen Gott nicht irgendwie durch andere Mittel und Zwecke beweisen wollen in unserer eigenen Kraft, weil das ist der Teufel. And we God's children should learn never to want to see people proving God to us. Und auch wir sollten nicht irgendwie darauf bestehen, dass andere Menschen Gott sozusagen zu uns beweisen wollen. You see, after praying for people, they know he is not here. Which means he's not God. No, no, no. He said, on that day, he will tell those that heal through his name, you get away, you workers of iniquity. Es geht nicht darum, dass wenn wir für Kranke beten oder sehen, dass jemand für Kranke betet und es augenscheinlich gerade nicht funktioniert hat, dass wir dann sagen, ja, es hat doch eh nicht geklappt oder sonstige Sachen, weil dann bestehen wir genauso darauf, dass jemand anderes Gott zu uns beweist und I said it is not for us to prove. We God children, we should not be proving, trying to prove God to people. And that is when we see when somebody, okay, you're not getting it. Ja, ich hab's. Und wenn man zum Beispiel auch, weil selbst Ungläubige können auch für Kranke beten oder Teufelsanbeter können auch für Kranke beten. Mhm. Und Jesus Christus sagt selber, dass die Leute, die zu ihm gesagt haben, ja, aber ich habe in deinem Namen Kranke geheilt, da wird er sagen, geht hinweg von mir, ihr Arbeiter der Boshaftigkeit. Praise the Lord. Can you get it? Because it's not about you healing people. Denn es geht nicht darum, dass du himself healing people through you. Menschen heilst oder dass er durch dich hindurch heilt. He can obey his name. Denn er kann seinem Namen befolgen. He can obey his word. Oder sein Wort. But what about your relationship with him? Aber es geht eigentlich um deine Beziehung mit ihm. Everything for you. Ist er wirklich alles für and dich? And that day, because you are not going to say you heal thousands of people, but you know it's just if you don't have relationship, you don't know him, you don't have relationship with him. Es geht nicht darum, dass du am letzten Tag vor Jesus Christus sagst, ja, ich habe Zehntausende in deinem Namen geheilt, aber meine Beziehung zu dir einfach nicht mehr standhalten können. In Africa today, a lot they are looking for ways to make people heal, to provide for people in different ways. They want to play God. They even church their churches. You see, the pastors, they not go out of they don't go out of Christ and not look for how they can perform wonders. So that to prove to people that there are still miracles. The only miracle is Christ alone. Amen. Es gibt zum Beispiel in Afrika so viele Pastoren, so viele Kirchen, die einfach nur noch darauf aus sind, Heilungen oder irgendwie Geld anzuscheffeln und dadurch irgendwie Leute zu bewegen. Aber Jesus Christus ist unser Wunder. Er ist das einzige Wunder, was wir tatsächlich noch brauchen und nicht mehr die ganzen Wunder von Heilungen, von Geld, Segen oder was auch immer. Said evil generation. He called this generation evil generation, adulterous generation. He said they seek signs, they seek wonders. Denn nur ein ehebrecherisches Volk oder eine ehebrecherische Generation sucht nämlich Zeichen und Wunder. You go and find out in Africa. Und everywhere is seeking wonders, seeking miracles. Geh mal nach Ghana, geh mal generell in Afrika und schau dir an, was dort abgeht. Es ist so bösartig. Praise the Lord. Today we will be continuing with our inheritance. Heute machen wir dort weiter mit unserem Erbe. Christ's kingdom as our inheritance. Das Königreich Gottes als unser Erbe. Please don't forget today is our Thanksgiving day. Und denkt dran, heute ist unsere Danksagung. It's a reminder that our God is ever in us and ever with us. Denn unser Herr ist für immer bei uns und in uns. And that he is a good father. Und dass er ein guter Vater and ist. And we have to learn to always say thank you, Daddy, 24/7. Dass wir auch wirklich ständig uns bei ihm bedanken. Praise the Lord. Halleluja. Christ's kingdom as our inheritance. Das Königreich Gottes als unser Erbe. Matthew 4. Let us go to Matthew 4. Matthäus 4. Verse 17. Vers 17. We have to read. Matthew 4, verse 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus preaching, repent, for another kingdom which is the kingdom of heaven. Jesus Christus hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. You see, which is his kingdom is about to come. Denn sein Königreich wird kommen. He started preaching that his kingdom was about to come. Er hat gepredigt, dass sein Königreich kommt. His kingdom was on his way. Sein Königreich war unterwegs. He said, yeah, this time is a time of repentance for you to change and see my kingdom that another kingdom have arrived. Denn er hat gepredigt, dass sein Königreich jetzt kommt. Ein Wechsel findet statt. Kolosser 1,13. Kolosser 1,13. He said, who had delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear son. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. We have been translated into the kingdom of Christ. Denn wir wurden versetzt in das Reich des Sohnes. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, if you have Jesus as your Lord and your Savior, wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter hast, Jesus is your focus, wenn Jesus dein Fokus if ist, Jesus is your goal, und dein Ziel ist. You see, who is everything for you. Wenn er alles für dich if ist. Is the reason why you are doing whatever you are doing. Und der Grund ist, was du das wenn er der Grund ist, was du tust. You see, we have been translated into the kingdom of Christ. Denn wir wurden versetzt in sein Königreich. We are no longer of this kingdom of this world. Und wir sind nicht mehr länger im Königreich dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. Christ's kingdom started after Christ left. Und sein Königreich hat angefangen, nachdem Christus gegangen ist. You see, his kingdom started from out of apostle. Sein Königreich hat zur Zeit der Apostelgeschichte angefangen. You see, when he now left. Als er gegangen ist. Praise the Lord. Halleluja. You know, the flesh have to live so that the spirit can continue. Das Fleisch musste gehen, damit der Geist kommen kann. You know, the flesh have to live so that the spirit can now do his job. Damit der Geist seine Arbeit vollbringen kann. The end of the flesh is the beginning of the spirit. Denn das Ende vom Fleisch ist der Anfang can vom Geist. Get it? You see, Jesus have to go so that the spirit cannot continue. Jesus Christus als Fleisch musste gehen, damit der Geist kommen konnte. Praise the Lord. Halleluja. You see, the natural have to go. Das Natürliche so that the spirit have to now do his job. Damit der Geist kommen konnte. And that is why if your attention is of the natural, you cannot see the spirit. Deswegen, wenn dein Fokus auf das Natürliche ist, dann kannst du nicht im Geist wandeln. That's why Jesus has to go. Deswegen musste Christus gehen. So that the spirit will now take control. Damit der Geist jetzt Kontrolle haben kann. Praise the Lord. Halleluja. The end of the flesh is the beginning of the spirit. Das Ende vom Fleisch ist der Anfang vom Geist. Jesus left so that the spirit can start his job. Jesus Christus ist gegangen, damit der Geist weitermachen konnte, wo er aufgehört hat. Praise the Lord. Halleluja. He always want to bring us to himself. Und Jesus möchte immer, dass wir zu ihm kommen. He always want us to bring us to himself. He want to bring us to himself. Er wird kommen, um uns zu sich selbst you hin know zu bringen. Himself. You know him. Kennst du ihn? John 3:63. Let's go there. Johannes 3, John 63. 6. John 6. Johannes John 6. 63. 63. This is who Jesus is. He always want to bring us to himself. John 6:63. He said, it is the spirit that quickeneth. The flesh profited nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. He always brings us to himself, which is life, which is spirit alive. Der Herr bringt uns immer zu sich selbst, was Leben und Geist ist. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He always bring him. He always want us to come to him. Er will immer, dass wir zu ihm gehen. He always wants us to come to who he really is. He always wants us to come to who he really is. That is spirit. Er will, dass wir immer zu seinem wirklichen Selbst hingehen, nämlich Geist, zum Geist und Leben. He is spirit and life. Weil er der Geist und das Leben if you ist. Believe he is the word, wenn du glaubst, dass er das Wort praise ist, the Lord. Halleluja. He is spirit and life. Denn and er, that is how you want us to walk. Denn er ist Geist und Leben und genauso sollen wir auch wandeln, so sollen wir arbeiten. Know your normal life. Und schau dir mal dein normales Leben an. You see, no, your normal life, your normal life. Your normal life should not be flesh, but let it be spirit. Dein normales Leben sollte nicht aus Fleisch bestehen, sondern aus dem Geist. Can you get it? You see, no, your normal life. Your normal life should not be flesh. Allow it to always be the spirit. Lass zu, dass es immer der Geist ist. Christ's spirit world is our normal life. Denn die Welt von Christus ist unser alltägliches Leben. You know, to hate people, to hate your enemy, is the normal life of this world. Normalerweise in dieser Welt hasst man seine Feinde. But to love your enemy. Aber die Feinde zu lieben. And do good to those that hate you. Und denen Gutes zu tun, you obwohl see, sie sich hassen. Christ doing it and not you doing it. Christ doing it. Weil Christus es durch dich hindurch tut und nicht du selbst. That is our normal life. Das ist unser alltägliches you see, Leben. Learn to allow, to not allow your normal life to be Christ's life. Lass zu, dass dein alltägliches Leben von Christus bestimmt yeah. wird. The judge shall live in Christ's spirit world. Denn die Gerechten werden in seiner Welt leben. We shall live in the spirit and life. Denn wir werden im Geist und Leben can leben. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Yesterday, my sister called me from America. And she spoke of the message that I always preach here. Gestern hat mich meine Tante aus Amerika angerufen. My Tante, my junior sister. Das ist meine Tante. okay, your Tante. Hat mich meine Schwester angerufen aus Amerika und hat mir von der Predigt erzählt, die sie sich hier mal anhört. She did not, it's not, okay. She did not hear it here. Okay. She just said something that I've never heard it from pastors or preachers or people's. I don't know if she listened to my message, but what she said yesterday was exactly what I preach here. Okay. Sie hat diese Predigt eigentlich noch nicht gehört. Aber sie sagt, dass das I don't know. Das was ich, okay. Aber das was sie gehört hat, was ich predige, das hat sie noch nie von jemandem anderen gehört und was sie gesagt hat, war dass sie im Endeffekt das gleiche sagt wie ich. She yeah, genau. She spoke, she said something that I preach. She said she now see this world as heaven for us. Zum Beispiel, sie hat gesagt, dass sie diese Welt jetzt als Himmel für uns sieht. That we are already in heaven. Dass wir schon im Himmel sind. That you know, it is not after death that is heaven. I said dass nicht erst nach dem Tod sozusagen der Himmel anfängt. You know, people see after death as heaven. Denn normalerweise denkt Religion immer, ja, okay, wir sterben und dann kommen wir in den Himmel. He said, there's a man that sang this song. It's not about money. He said, you don't want to die, but you don't want to go to heaven. Okay. He said, you don't want to die, but you want to go to heaven. Because they believe that you have to die before you go to heaven. Ja, zum Beispiel Bob Marley, ein sehr berühmter Sänger, hat auch mal gesungen, ja, ich möchte nicht sterben, aber ich möchte in den Himmel. Und die Welt glaubt... Genau, und die Welt glaubt, so wie er, dass man zuerst sterben muss, um in den Himmel zu kommen. My sister said, she now believed that the Lord, that the Holy Spirit was telling her that we are already in heaven. Und sie sagt, dass der Heilige Geist ihr das gesagt hat, dass wir schon im Himmel sind. I said, that is the message I always preach. Und dann habe ich gesagt, dass genau die Predigt, die ich immer hier predige. People don't want to believe it at all. People don't like it because they can see themselves still suffering. Weil, this is, heaven is not like this at all. Und so viele wollen das halt einfach nicht sehen, weil sie sagen, ja, aber ganz ehrlich, hier auf dieser Erde, ich bin ja immer noch am Leiden und am dies und am das, und wie kann ich denn hier schon im Himmel sein? You know, like a man of God said, I'm coming here. Like a man of God also said, he said that before this time, he never tell, he was always, he always said, he cannot say he's holy, he's righteous. Das ist genauso wie ein Mann vorher immer gesagt hat, er kann nicht sagen, dass er heilig und gerecht ist. He said, he always said, no, no, no, no, I'm not holy, I'm not righteous, no, no, not me. Because I know what I'm always doing, in secret, I mean. You see, but because, you know, if you see flesh, you without the spirit. Deswegen hat er immer gesagt, ja, weil die Sachen, die ich immer noch tue, ich kann also gar nicht heilig und gerecht sein. Aber er hat auf sich geguckt. Christ said, we are to see him, you know. Aber Christus hat gesagt, wir sollen ihn alleine sehen. Who are you? Wer bist du? You are to know who you are. Du solltest you wissen, are to know your real identity. Und du solltest deine wahre Identität kennen. That the Christ in you is your real identity. Dass Christus in dir die wahrhaftige Identität ist. This is like your spirit, soul and body. So wie Körper, Geist und Seele. Your body is going to be changed. Denn klar, dein Körper wird verändert your spirit werden. Is the... Aber dein Geist ist schon. You see, as God children. Als Kinder Gottes. As God children, your spirit is perfect. Dein Geist ist perfekt. And that's why once you live here, it's going to be with the Lord. Deswegen auch selbst wenn du hier gehst, wirst du mit dem Herrn sein. And as you are here. Auch wenn du hier bist. You have to know that you are of the spirit more than you are of the outside. Solltest du wissen, dass du auch schon im Herrn bist, dass du schon im Geist bist und mehr im Geist wandelst als im Fleisch. If you want to describe it, you see your body and your clothes, the clothes you are putting on right now. Klar, aber wenn du dich natürlich so beschreibst, dass du nur deinen Körper siehst wie eine Kleidung. You know you change your dress. Dann kannst du deine Kleidung auch. You are not going to wear this forever. Oh, are you going to wear it forever? Genauso wie du deine Kleidung nicht für immer tragen wirst. It's a matter of time you change it. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du es wechselst. It means your body is more important than that clothes. Deswegen, weil dein Körper sozusagen wichtiger ist als die Kleidung. You see, that clothes is not you, but your body is who you are naturally in the natural world. Deine Kleidung macht dich auch nicht aus. Dein Kleidungsstil macht dich nicht aus, sondern dein Körper, also das im natürlichen Sinne. You see, if you compare your body to the clothes. Also wenn wir jetzt nur Körper und Kleidung vergleichen. But that is how the spirit and the body is. Aber genauso verhält es sich auch mit dem Geist und dem Körper. The body is bound to change. Weil der Körper wird sich irgendwann verändern. You see, it's not your body forever, the natural body. Es wird nicht dein natürlicher Körper für immer so sein. Like God said in Genesis. Weil Jesus, weil Gott gesagt hat in Genesis. He said, came from dust, he's going to go to dust. Von Asche. Bist du gekommen und zur Asche wirst du wieder praise werden. Praise the Lord. But the Spirit live forever. Aber der Geist lebt ewig. The Spirit of Christ in you live forever. Der Geist Gottes in dir lebt ewig. And if you are not a child of God, the Spirit of Satan in you live forever also. Und wenn du aber kein Kind Gottes bist, dann wird der Geist des Teufels auch für immer in dir leben. And once you live here on earth, und sobald du hier diese Erde verlässt, you are going to be with your real father. Wirst du mit dem wahrhaftigen Vater sein. No, you are already with your real father here. Auch wenn du hier schon eigentlich mit deinem Vater bist. Also, when you live here on earth, you are going to be with your real father. Und wenn du diese Erde verlässt, wirst du final mit deinem richtigen Vater sein. And that's why we don't have the same father. Und deswegen haben wir nicht den gleichen Vater. Praise the Lord. Halleluja. God might be the creator of everything. Gott mag der Schöpfer von allem sein. But he is not the father of all. Aber er ist nicht der Vater von can allem. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. About you wanted to ask question. Ich wollte nur sagen, dass es wichtig ist zu wissen, warum wir schon im Reich Gottes leben, im Paradies leben. Weil die Zeugen Jehovas glauben ja auch schon, dass wir im Paradies leben. Dass die Welt hier im Paradies ist. Ne? I'm not saying about paradise. I'm saying about heaven. Ja, heaven also, and paradise, they are not the same. Dass wir auch wissen, they are the city, they see people, they see country. We see the gospel. Our true heaven is the gospel of Christ. Are not house, are not places or whatever. Are not the country or the city. Es geht nicht darum, dass der Himmel dadurch definiert wird, welche Bäume, welche Häuser hier sind, sondern unser Himmel definiert sich dadurch, dass wir im Wort Gottes sind. Und Himmel und Paradies sind auch zwei verschiedene Sachen. You see, I don't know about what they are talking about. You know, the people can talk about they are in heaven when everything moving fine with them or them. Manche Leute sagen, ja, ich bin jetzt im Himmel, weil alles gerade gut funktioniert. That is not heaven for us. Aber das ist nicht der Himmel für uns. Our heaven is Christ himself. Denn unser Himmel ist Jesus Christus selbst. It is the gospel of Christ. Es ist das Evangelium von ihm. Can you get it? You see, Jehovah's Witness can say that they are in heaven because why did they say they are in heaven? Die Zeugen Jehovas können das nicht. Have you asked them? Ja, die sagen, dass die Welt schon ein Paradies ist. Also ich glaube, without Christ, there is no paradise. There is no heaven. Und Paradies, aber die sehen das schon als Paradies, mm-hmm, und dass nur diese 144 Leute in den Himmel gehen und mit Gott leben und der Rest, die restlichen bleiben hier und Gott wird diese Welt verändern und die restlichen bleiben dann hier in dieser Welt. Das ist dann Paradies. Ja, also, das ist das Paradies. Die Hölle gibt's bei denen eigentlich nicht so. Die Hölle ist doch kurzfristig, oder nicht? Ja, die Hölle. It's like they're saying that God will take away the selected people to him. Then meanwhile, the other people will remain here and will like burn for a certain while. What about the people that die? That are dead. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich sag nur, dass 144 zum Himmel zu Gott leben dürfen, mit Gott leben dürfen, mhm, und die restlichen, die Gott gefolgt haben, Zeugen Jehovas. Ja, later. Die leben dann in dieser Welt. Ja, bloß Gott hat das ein bisschen verändert, renoviert und so. Ja, later, it's like he will reinstate the what God has created in Garden Eden. He will make it out of the whole earth. That is what they're saying. Praise the Lord. Hallelujah. John 14, Jesus said, where I am, you will be also. Johannes 14. Jesus Christus hat gesagt, da wo ich bin, da werdet auch ihr sein. Praise the Lord. Halleluja. So we are already in heaven. That's what my sister said, that the word, the truth, you have to know when what heaven really means. Deswegen sollten wir wissen, was der Himmel eigentlich ist. If they tell you, if anybody tell you we are already in heaven, let them tell you what the meaning of it. They should explain to you the meaning of what they are saying. Wenn jemand das zu dir sagt, dass sie gerade im Himmel sind, dann lass dir das auch ruhig erzählen oder erklären, was sie damit meinen. Genauso aber auch, wenn du sagst, dass wir schon im Himmel sind, dass du den anderen Menschen auch erklärst, warum du das sagst. Any absent of Christ, of the gospel of Christ, is Satan. Denn dort, wo das Evangelium von Jesus Christus nicht ist, ist die Hölle. You see, it is the truth that free us. Denn die Wahrheit, Christ himself is the truth. I am the way, the truth and the life. Jesus Christus ist die Wahrheit, das Leben und der Weg, und deswegen. So it is the truth that freedom. And if it is not Christ alone, and if you are not talking about we are already in heaven because we are here on earth. That is satanic, that is demonic, that is not Christ. Und alles, wo Jesus Christus nicht erwähnt wird, in Bezug auf Himmel oder sonstige Sachen, das ist vom Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Christ is spirit and not flesh. Denn Christus ist Geist und nicht Fleisch. Can you get it? You know, their heaven, their paradise is flesh. Deswegen, ihr Paradies ist das Fleisch. But our heaven is spirit. Aber unser Himmel ist Geist, nämlich Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. It's not about the country. It's not about here on earth. Es geht nicht darum, Christ alone. Es geht nicht darum, ob es hier tatsächlich diese Erde ist oder das Land oder irgendwelche Häuser, sondern es geht um Jesus Christus alleine. It's not about we are living here on earth. It's about Christ alone. Es ist eigentlich egal, wo wir später leben, sondern es geht, dass wir bei Jesus Christus sind. Luke 9. Let us go to Luke 9. Lukas 9. Luke 9. Verse 24. For whosoever will save his life shall lose it, You know, Jehovah's Witness want to save their natural life. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und die Zeugen Jehovas wollen ihr natürliches Leben retten. You see, they see this natural life as the real life. Sie sehen dieses natürliche Leben, das ist Leben als Paradies. Jesus said we are to lose it. Aber Jesus sagt, dass wir es verlieren sollen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. He said, who will save his life, his natural life, the flesh life, shall lose it. Das fleischliche Leben, wer das retten will, der wird es verlieren. They see the natural life as paradise. Und sie sehen das fleischliche Leben als Paradies. These people, the Jehovah's Witness, they see the natural life as paradise. Und sie, thank you for asking that question. Die Zeugen Jehovas sehen das natürliche Leben als Paradies an. And Jesus said we are to lose it. Aber Jesus sagt, dass wir es verlieren. Because it's not about the natural life. Weil es nicht we are here on earth at all. Dass es nicht um das natürliche Leben geht. He said, but whosoever will lose his natural life, will lose his flesh. We not see this world at all as his paradise. We see Christ alone as his paradise. Jemand, der bereit dazu ist, sein fleischliches Leben zu verlieren, der wird Jesus Christus als das wahrhaftige Paradies ansehen. This world is not our paradise. Christ is our paradise. It's our heaven. Und deswegen ist auch Jesus Christus unser Himmel, unser Paradies. The same shall be saved. Thank Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Then he now said, for Christ's sake, for my sake. Denn um meinetwillen. You know, they don't do things for Christ's sake. Sie tun aber nicht Sachen um Jesus Christus. They do things for themselves' sake. Sondern um ihretwillen. You know, they preach because so that they make heaven. Sie predigen, damit sie in den Himmel kommen. That's not the reason why we preach. Aber das ist nicht der Grund, warum wir predigen. Praise the Lord. Halleluja. You know, selfish motives. If I don't preach, I will not make it. It's all about you. Denn diese ganzen selbstsüchtigen Wünsche und Sachen, die man tut, es geht doch sowieso nur um dich und nicht um Christus. Praise the Lord. Halleluja. Notice two things here in this verse. One, he said the natural life, his work we are to lose. Notice two things. He said the natural life is what we are to lose. Seid euch zwei Sachen bewusst, denn wir müssen das fleischliche Leben einmal verlieren. And not the spiritual life of Christ. Und zum geistlichen Leben von Christus hingehen. You see, why do I have to be put in Christ? Because there are some people they call spiritual life. They are, you see, it's all about their forefathers' spiritual life. It's about Satan's spirit, you know. That's why I always learn to put Christ's life. Deswegen sage ich auch immer Jesus Christus, weil so viele sonst das missverstehen. Mm-hmm. Couple of days ago, I was seeing a magazine where they said all this about karma. Mm-hmm. For example, do good and good will come back to you, and mm-hmm. do bad and bad will come back to you. And then on the second page, they explained how to get karma points, like to store good karma to you. And then they explained, okay, if you have leftover things, go and go outside, give to the people who need that. Mm-hmm. And I was so angry about that because I said, who wants to receive a gift by force? Or by force, because you're only doing it so you will have some kind of benefit. You know, they talked about leftover. As we are talking, the Lord told me two things. One, they talked about leftover. Mm. Jesus said, give them your best. Yeah, did not say leftover. He said, if you are going to have a party, invite those that will not be able to give you in return. Mm. That's what Jesus said. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, they are talking about your leftover. And also, the Lord said to me, he said they will fail. Mm. He said we are not able to bother about them. He said because they are going to pass away. Hmm. They are going to fail woefully. Because they are already a loser. They have already failed. Zum Beispiel, wir sollen uns keine Gedanken über diese ganzen Menschen machen, weil sie werden sowieso versagen. Und Jesus Christus hat gesagt, gebt das Beste den anderen Menschen, wenn sie euch darum bitten. Er hat gesagt, ladet diejenigen ein, die euch nicht zurückzahlen können, die euch nicht zurückgeben können. Und nicht wie die Menschheit, die etwas Gutes tun wollen oder aus Humanismus oder warum auch immer, sozusagen das geben, was gerade eh übrig ist oder hinten abfällt. Are there dogs that will give them your leftover? Sind die anderen Menschen denn Hunde, dass du ihnen einfach so dein übrig gebliebenes Essen gibst? Praise the Lord. Halleluja. Ah, Jesus came and gave us the best. Jesus Christus ist gekommen, um uns das Beste zu geben. He is the best thing that ever happened to us. Denn er ist das Beste, was uns jemals passieren konnte. You are the best that should ever happen to people. Und genauso solltest auch du dieses Beste zum Vorschein bringen, wenn du mit anderen Menschen interagierst. You are coming into people's lives should be their best life. Should be the best thing that ever happened to them. Und genauso auch, wenn du zu anderen Menschen in das Leben reinkommst, solltest du das Beste sein, weil du Jesus Christus hast, was diesen Menschen passieren konnte. You know, First John said they did not know Jesus. They don't even know. They don't value us. Und in 1. Johannes steht aber, dass sie Jesus Christus nicht schätzen gelernt haben. Und dann können diese Menschen uns auch nicht schätzen. Praise the Lord. Halleluja. The natural life is what we are to lose and not the spiritual life of Christ. Und deswegen sollen wir das natürliche Leben einfach verlieren, damit wir das geistliche Leben haben. The natural life is the flesh. Das natürliche Leben ist das Fleisch. Christ's life that we now have is the spirit. Und das geistliche Leben, was wir jetzt haben, ist Jesus Christus. And he said, whatever will come against it. Und was auch immer gegen ihn kommen wird. You see, to come against that Christ's life in us. Oder gegen dieses Leben, was wir in Christus führen, kommt. That is to steal, to kill and to destroy it. Was kommen will, um zu stehlen, zu rauben und zu töten. Or to separate us from him. Oder uns trennen will von seiner Liebe. He said, we are to call them off. Diese Sachen sollten wir einfach abtrennen. No matter what. Egal was oder egal wie. No matter how close to us they are. Egal wie eng diese Sachen oder wie nah diese Sachen eigentlich für uns sind. Matthäus 18. You know, your arms, your eyes, they are so close to you. Denn selbst deine Arme, selbst dein Auge, das ist einfach das Nächste, was du haben kannst. They are so close to you. No, no mother can be so close to you than your eyes. Selbst deine Mama kann dir nicht so nah sein wie deine eigenen Augen. Wherefore, Vers 8 und 9. It's like, wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, heart and maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Denn er will, dass wir ihn immer wählen. Aber heutzutage geht es um deine Eltern, um Freunde, um Ehepartner, nicht mehr um Christus. They choose their job, they choose money, you see. Sie wählen das Geld, sie wählen die Arbeit. They choose boyfriend, there are a lot of things they choose. Their beauty, their family. Praise the Lord. Halleluja. He said rather than having two hands. You see, or two feet to be cast into everlasting. You know, if you choose Jesus, Jesus will now choose them for you. Denn wenn du zuerst Christus wählst, wird er den Rest für dich wählen. If you choose Jesus instead of choosing your mother, Jesus will choose your mother and bring your mother to you. Wenn du zuerst deine Mutter wählst, dann wird alles sozusagen im Fleisch verlaufen. Wenn du aber zuerst Christus wählst, wird Christus deine Mutter sozusagen holen oder wählen. He said rather than having two hands. Two hands can be your mother, your father, your friends. Diese zwei Hände, was dir eigentlich so nahe ist, können deine Familie sein, dein Talent, deine Arbeit, deine Schönheit, alles, was du im Natürlichen so sehr schätzt. You are going to hell with them. Aber du wirst mit ihnen in die Hölle gehen. But if you choose Christ, aber wenn du Christus wählst, those things will be saved. He will not take them and save them and they follow you to the Lord. Wird er das sozusagen alles mitnehmen, zu sich bringen. Praise the Lord. Halleluja. So also he said in verse 9, if your eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hellfire. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Can you understand this very place? Könnt ihr diese Verse verstehen, was Jesus Christus hier meint? Your eyes can be whatever. Deine Augen können eigentlich was auch immer sein. You know, it can, no, but nothing can be closer to you than your eyes. Denn deine Augen, die sind in dir drin eingepflanzt. Was kann eigentlich noch näher sein? You know, people want to give excuse. You know, we are so close. Manche Leute sagen einfach, ja, ich bin so eng mit dieser Person. You see, my mother, my father, you know, we are sad. She's my mother. She gave birth to me. Oder du argumentierst, ja, meine Mutter, sie hat mich sogar auf die Welt gebracht. Oder meine beste Freundin, wir gehen durch dick und dünn. But she is not as close as you are. Aber selbst diese Person sind nicht so nah wie deine Augen. Praise the Lord. Halleluja. Your eyes is closer to you than them, than they all together. Denn deine Augen sind näher als alles andere. Look at also 44 and 46, 44 to 46 of Matthew 13. About to help us. 44 bis 46. Matthew 13. Matthäus 13. 30 oder 30? 13. 14. Matthew 13, 44 to 46. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verwahrt. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jede Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Praise the Lord. Halleluja. The new life, Christ's life, you have found, that you have found. Hide it for joy and sell everything to keep it. Das Leben, was du in Jesus Christus hast, was du gefunden hast, das sollst du sozusagen verstecken. Du sollst es vergraben wie einen kostbaren Schatz, wo niemand anderes drankommt, außer du selbst. He said, "The flesh, we are to lose it." Denn das Fleisch sollen wir verlieren. We are to reject it. Wir sollen es wieder sagen. We are to hate it. Wir sollen es hassen. But love is life. Aber sein Leben lieben. Love is life in us. Christ's life that you have been looking for, verse 45. First of all, verse 44. It says, "Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field." The wish when a man had found, he hid it. You see, the Christ life you have been looking for, you have now found it. Das Leben in Christus, das hast du gefunden. You know, things that you have been looking for. Die Dinge, nach denen du gesucht hast. It can be husband, your mate that you have been looking for. Es können so viele unterschiedliche Dinge sein. You see, it can be money. Es kann be job. Wonach du jahrelang gestrebt und gesucht hast. This can be your health, divine health, that you are healed. Oder vielleicht die Gesundheit, vielleicht die Arbeit, vielleicht Kinder, eine Familie. Whatever you have been looking for. They are not outside, they are in Jesus. Aber sie sind nicht draußen, sondern sie sind in Jesus Christus. Can you get it? Praise the Lord. He said... Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. The which when a man had found, because he had been looking for that treasure. You have been looking, you know, things that we look for here on earth. Dieser Mann hat so lange nach diesem Schatz gesucht. And now you have found it. You have found Christ. Und jetzt haben sie ihn gefunden. And it is Christ that you have found. Let it be Christ that is the truth that you have found. Lass zu, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, die du gefunden hast. You see, it's not about I'm looking for a mate. You find a mate and still be hungry of another thing. Denn es geht nicht darum, dass du diese eine Sache, wonach du so gesucht hast, endlich gefunden hast. Denn du wirst nach kürzester Zeit wieder nach dem Nächsten dürsten. You know, it's not looking for children to be a children. You will have children and not be complaining. They have all these children. They are giving me problems. Nach den Sachen, wo du vielleicht zuerst gesucht hast, nach Kindern, nach einem Ehemann, hast jahrelang danach gesucht und jetzt, wo du sie hast, wirst du anfangen, dich zu beschweren, dass du nachts nicht schlafen kannst, dass du Verantwortung hast, dass du Probleme hast. Jesus said, the only treasure is he himself alone. Aber der wahrhaftige Schatz ist Jesus Christus alleine. That when you find it, you find it, you see, you have to value it. Denn wenn du ihn gefunden hast, dann sollst du ihn wertschätzen, ihn verstecken, ihn beschützen. You hide it. And for joy, thereof, go out and sell it all that he had and buy that field. And buy it. You sell everything you have and get it. Dieser Mensch hat alles verkauft, was ihm wichtig war, um diesen Schatz zu erhalten. You know how much people buy, they sell everything they have there and they want to come to Europe. Wisst ihr, wie viele zum Beispiel aus fremden Ländern irgendwie ihren ganzen Hab und Gut verkaufen? Oder sogar illegale Sachen machen, um nach Deutschland zu kommen. You see, to come to Europe, to go to America or wherever, you see, because they are looking for a better life. Weil sie sich da ein besseres Leben erhoffen. But is there a better life there? Aber wer sagt dir das schon, dass es da besser that ist? That you can eat and drink is not a better life. Denn wenn du essen und trinken kannst, ist kein can besseres Leben. It? Praise the Lord. Halleluja. You know, if our people labor to get wealth, to be famous in this world, if that is the way God will labor to have relationship with Christ, how will it be? So viele Menschen streben nach Ruhm und nach Macht und man sieht einfach, wie sie am Arbeiten sind. Aber wenn wir genauso nach dem Königreich Gottes mal arbeiten würden. If with those in the world, you see, they are saved. You know, they labor, even God's children labor, to have wealth, to have things, to have, you know, they do all things. You see, sometimes you are so tired to go to job and you still go. Because you know what it is. Zum Beispiel so oft, die Welt sagt, wie müde sie ist, diese Arbeit zu machen, oder sie haben dort ständig Probleme, aber sie werden diesen Job niemals aufhören, weil sie wissen, was sie da rausbekommen. But do we have our relationship with Christ like that? Aber ist unsere Beziehung mit Christus genauso? Do we see it that way or more than that? Or even half of that? Sehen wir es genauso? Sehen wir es mehr oder eben auch weniger? You see, the way we value our natural job. Do we value the Christ's word half of that? Schätzen wir alleine nur schätzen wir das Wort Gottes alleine nur so nur die Hälfte wert wie unseren natürlichen Arbeitsplatz. How we value those needs that we are in need of. Oder diese ganzen Sachen, wo wir der Meinung see, sind, dass baby, wir brauchen. Is on the way. Das the Baby, money that I have. Das Geld. All this thing, you see. How we value it. Do we see Christ alone? Sehen wir Jesus Christus alleine? Praise the Lord. Halleluja. Allow Christ to be it. That very thing that you are looking for. Lass Jesus Christus wirklich der Einzige sein, den du tatsächlich suchst. Allow that. You see, it's no longer about the children. It's no longer about husband. It's no longer about property. It's no longer about things. But Christ alone. Denn es geht nicht mehr um diese ganzen Besitztümer, um Menschen, sondern um Christus alleine. And sell it all that you have and buy that field. That's Christ. Buy Christ alone. Kaufe Jesus Christus alleine. Praise the Lord. Halleluja. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant. Man, seeking good repair. You know what we are seeking? We believe that what we seek, they are good for us. So oft glauben wir, dass die Sachen, nach denen wir streben, gut für uns sind. We are looking for a mate, a husband. We believe that is this time and it is good for us. Wir glauben, dass jetzt die richtige Zeit ist, dass das der richtige Mann ist oder die richtige Frau. Und deswegen streben wir danach. You know, man never know what is good. Aber der Mensch weiß nie, was gut ist. The first good man knew. Das erste Gute, was der Mensch dachte, was gut ist, war bösartig. You know what he saw and it was, he found it good. He found disobeying God good. Er hat es erblickt und hat es für gut befunden, aber es war gleichzeitig einfach bösartig, weil er Gott missachtet hat. Huh. Praise the Lord. Halleluja. And let us just see that is good. What you are looking for. That it is in Christ. Lass zu, dass was du suchst, in Christus ist. Seeking goodly peace. What you think is good for him. Denn er dachte, es ist gut für ihn. He said, and when he had found one pair of great price, went and sold all that he had and bought it. You see, can you see how we value things? Siehst du, wie wir Dinge wertschätzen können? How we can sell everything to get whatever we are in need of. Dass wir sogar alles verkaufen würden, um nur diese eine Sache zu bekommen. You know, when they want to become a president, they do everything by all means. Wenn jemand zum Beispiel Trump, for example, Präsident werden möchte, er wird alles tun, um das zu packen. Anything doable, do it. Do it better, I want to be there. Die werden sagen, egal wie, egal was, ich werde es durchziehen. And you know, today is what you have, is what you can get. It's all every, use all weapon to have it. Und die wird es nicht interessieren. It doesn't matter how many people they are going to be hurt or go to anything happen today. It's not my business. What my business is to get it. Die werden sogar sagen, egal ob ich über Leichen gehe, egal wen ich damit verletze, Hauptsache ich komme an dieses Ziel ran. Today's world system, that is what it is. So funktioniert das Weltsystem einfach. To get everything by all means. Egal wie. If even it is to reject Christ, I'm ready. Selbst wenn es sogar heißen würde, ich werde Jesus Christus wieder sagen, dann werden sie die Ersten dabei sein. I don't care what people will talk about me. I don't care what God even will say about me. Es ist mir total egal. Hauptsache, ich habe diese eine Sache. It is true, we don't care about what people say about us. Ja, es stimmt, wir werden nicht darauf achten, was Menschen über uns sagen. That we value what God, what Christ says about us. Aber wir werden das wertschätzen, was Christus zu uns sagt. Praise the Lord. Halleluja. We will not love on that day that Christ will say, I know you not. Get away, you workers of iniquity. Denn wie schlimm ist einfach dieser Tag, wenn es heißen würde, geht hinweg von mir, ihr Arbeiter des Bösen. Vers 45. Again, the kingdom of heaven is like unto, you see. Let it be the Christ life that you have been looking for. That is that goodly pearl. Lass einfach zu, dass diese kostbare Perle das Leben von Jesus Christus ist. Let it be. You know the Muslim today, how they seek Allah. Denn die Moslems zum Beispiel, es ist so extrem, wie sie Allah suchen. You know how we is the true God, is the true God that they seek. Aber wie schön wäre es, wenn sie mit diesem gleichen Bestreben nach dem wahrhaftigen Gott gehen würden. You see, the true God is Christ, you see. If they are is Christ that they are seeking. Ich wünsche mir so sehr, dass sie Jesus Christus genauso suchen würden. Do you know how it is? What it is for you to take bomb and explode? Denn wisst ihr, wie extrem das ist, dass jemand bereitwillig sein Leben opfert, um in alle Körperteile zerfetzt zu werden durch eine Bombe. Aber die Kinder Gottes, die wir hier haben, die sind einfach so schüchtern und würden sowas niemals durchziehen. Somebody that is not ready to lose his job or her job, how can he be ready to lose his life? Und wie könnten die Menschen, wenn sie sich jedes Mal irgendwie... He's afraid of losing his job. He cannot tell his chef the truth because so that he will not lose his job. How can you die for Christ? Die Kinder Gottes, die jedes Mal davor Angst haben, in ihrem Job gefeuert zu werden oder vielleicht nicht mehr zu der nächsten Geburtstagsfeier eingeladen zu werden, Wie würden die jemals ihr Leben aufgeben können für Jesus Christus? We cannot tell our friends the truth. Dass wir unseren Freunden nicht die Wahrheit sagen können. So that they will invite us in things that they want to do. Das, we want them to be there. We want us to be there also. Dass wir sogar mit ihnen zu der gemeinsamen Party hingehen oder sonst wo. So that they will not separate us from them. I would love them. Dass wir nicht ausgegrenzt werden. If we cannot, if we are even afraid of separating from them, how can you even die for Christ? Und wenn du these people, the Muslims, they die for Allah. Und selbst, can you get it? Wenn wir so viel Angst davor haben, von unseren weltlichen Freunden sozusagen getrennt zu werden wegen dem Wort Gottes, wie könnten wir dann jemals für Jesus Christus sterben, wenn so viele Moslems radikal einfach sind und für Allah sogar draufgehen würden? We are afraid of losing our job. We cannot speak the, preach the truth to them. Aber wir können nicht mal die Wahrheit irgendwie auf der Arbeit predigen oder bei Freunden. How can you that is afraid of losing your job now be able to die for Christ? How the Muslim died for their Allah? Wie könnte man dann jemals für Jesus Christus sterben? Like a man of God said to me, to us when he was preaching in Nigeria. He said, look at them, how they suffer. The women especially. He said they will just cover their hair from all to down. He said, you know how difficult it is for you to cover your body and be going on the street. For you know, people immediately people not see you. People can he said but God's children. Fiercest ground. You see the in Nigeria that everywhere is so hot that they still cover everything and just you see. Könnt ihr euch das vorstellen, dass zum Beispiel... Which of God's children can do that for Christ? Könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, dass in Nigeria oder auch selbst in Ägypten die Frauen sich von Kopf bis Fuß wirklich zudecken, dass sie sich verdecken, manche sogar nur noch einen Augenschlitz haben und selbst wenn sie essen, Handschuhe anhaben, damit niemand ihre Haut sieht. Und sowas tun sie... Aus welchen Gründen auch immer, aber Kinder Gottes können nicht einmal so radikal sein und könnten sowas für Jesus Christus tun. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to be radical for him. Denn wir sollen radikal für ihn sein. He wants us. He said, that's why he said. He said, if you reject me, he said, if you deny me, I will deny you. Deswegen hat er auch gesagt, wenn ihr mich widersagt, werde ich euch widersagen. You see, don't deny him so that he will not deny you. Deswegen widersagt ihn nicht, damit er dich nicht widersagt. You see, because as you deny him, you made him to deny you. Denn wenn du ihn widersagst, dann wird er auch dich widersagen. Praise the Lord. Halleluja. We don't believe God can give us another job, better job, even more better than we have now. So we want to keep this job. Wir glauben, dass Gott uns niemals einen besseren Job geben könnte, keine anderen Freunde, die uns wirklich zu Jesus Christus bringen, keinen Partner, der uns wirklich zu, mit dem wir Gott verherrlichen können. Deswegen wollen wir immer in diesem Loch bleiben, wo wir gerade sind. We want to be here, we want to be there. You know if God wants you to live there. Aber that is your problem right now. Hast du Gott jemals gefragt, ob du tatsächlich in diesem Job bleiben sollst, ob du bei diesem Partner bleiben sollst? Nur weil du auf dieser Arbeit Geld bekommst, heißt das nicht, dass es von ihm ist. God, I've been trying different ways to take you out of there. Aber Jesus hat schon so oft versucht, dich dort wegzuholen. But you keep on holding on to it. Aber egal, welche Probleme da sind, du hast es sozusagen alles auf deine Kappe genommen, um nur da bleiben zu können. He knows what is good more than you. Denn er weiß viel, viel besser einfach, was für dich gut ist, als du selbst. He knows it more than you. Er weiß, was das Beste für dich ist. Don't be afraid to preach him anywhere. Deswegen hab auch keine Angst, ihn zu predigen, egal wo du bist. He's bigger than any job. Denn er ist größer als jeder Art von Job. Praise the Lord. Halleluja. Ja. Amen. Amen. Then in verse 46, he said, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had to buy and bought it. He sold all to buy it. Can we sell all to follow Christ? Können wir alles verkaufen, um Christus zu folgen? And then I said, you know, how do we sell all to follow him? Wie verkaufen wir alles, um ihm zu folgen? You see, when in your job you are no longer afraid to speak the truth, to preach the truth. Wenn du auf deiner Arbeit keine Angst mehr hast, das Wort zu verkündigen. You see, wherever you are no longer afraid to speak him, to tell the world Christ that he is your savior, you see, that they should come to it and speak the truth to the people. Dass du keine Angst hast, diese Wahrheit zu predigen. That's where you see how to sell things. That's how you sold all. Deswegen hast du alles verkauft. Praise the Lord. Hallelujah. Like he said in the same Matthew 13, verse 17. Look at Matthew 13, verse 17. About what will help us to read again. Matthew 13, verse 17. Und Matthäus 13, 25, 17, sorry. Mhm. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Praise the Lord. Hallelujah. So for verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things that you see. Denn viele haben sich gewünscht, was ihr gesehen habt. You are so blessed. Ihr seid so gesegnet. But you see yourself blessed. Aber seht ihr euch eigentlich gesegnet? Or you still see yourself as a loser. Oder seht ihr euch immer noch als Verlierer? Or you see yourself like them. Dass du dich immer noch wie die alten Menschen you know, sehen. We, you know, we compare ourselves to them. Und wir vergleichen uns mit ihnen. Have. They have new car. We don't have new car. Sie haben ein neues Auto, aber haben wir auch ein neues Auto? They have. You know, their house is more beautiful than ours. Ihr Haus ist viel viel hübscher als unser Haus. Jesus is bigger than everything. Aber Jesus Christus größer als alles andere. And your relationship with the true God is greater than everything. Und unsere Beziehung mit Jesus Christus ist viel, viel größer als alles andere. He said, verily, I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see. They desire to have the same relationship with Christ like you have today. So viele aus dem Alten Testament haben sich sozusagen danach verzehrt, das zu sehen, was wir jetzt haben, diese Beziehung, die wir mit Christus haben. To hear the good news that you are hearing now. Das die gute Nachricht zu hören. That he wants you to rest on him alone. Dass wir uns auf ihn alleine ausruhen sollen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. They desire it. They want to see it. Sie wollen es sehen. Have not seen them and they could not see them. Aber sie konnten es nicht sehen. Do you know how many people? You know, this Muslim, if they can be open to the truth, to those that kill themselves for Allah's sake. Wisst ihr, dass so viele, gerade bei den Moslems, eigentlich, sie würden sich wünschen, das zu haben, was wir haben können durch Jesus Christus. If their eye can be open to not see the truth, that the true God is here, das, how they would desire to be here. Dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist, dass sie nicht mehr all das tun müssen, um eventuell vor Allah bestehen zu können. That the true God is Christ. You know how desire they will desire Christ. If they can desire evil things, evil like that. You know how will they desire the good things? Wenn sie dieses Böse schon so begehren können, dann frage ich mich einfach nur, was passiert, wenn sie die Wahrheit entdecken, dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist, wie sie sich danach verzehren würden. Praise the Lord. Halleluja. He said, they desire to see what you see and have not seen them. And to hear those things that which you hear, the message and everything, you see. What the Lord speak to you. Die Predigten, die wir hier hören, das hätten sich so viele Menschen einfach gewünscht, das hören zu können. Praise the Lord. Hallelujah. Do we value it that we have, a relationship with Christ, the true God? Schätzen wir das überhaupt wert, dass wir eine Beziehung mit Jesus Christus haben, dem wahrhaftigen Gott? Do we value this house of God at all? Schätzen wir dieses Haus Gottes hier überhaupt wert? I know without here I could have even been dead. Without my relationship with Christ. Ich weiß, dass ohne meine Beziehung zu Jesus Christus wäre ich bestimmt schon längst tot. I know also that without relationship with Christ, Nini and Ogieva cannot marry. Ich weiß auch, dass zum Beispiel die Ehe zwischen meinem Sohn und meiner Schwiegertochter niemals Bestand haben könnte ohne Jesus Christus. You can't even if it will happen, you cannot stand. Selbst. You know that. Geschweige denn, dass sie überhaupt geheiratet hätten, aber auch, dass diese Ehe überhaupt Bestand haben wird, dass ohne Jesus Christus ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Or what about Amina and Alberto? Oder genauso Amina und Alberto. Without Christ, the Christ, that the true God. Ohne Jesus Christus, der Mord und Totschlag. The truth that he keep on revealing to us. Die Wahrheit, die er uns sozusagen beibringt. Revealing himself to us always. Dass er sich überhaupt für uns oder zu uns offenbart. Alberto and Amina, they can, they will, they... They will not marry. Even if they marry, how can they stand? Sie würden nicht mal heiraten und hätten sie geheiratet, wie hätte diese Ehe ohne Jesus Christus bestehen können? Praise the Lord. Halleluja. Even myself and Papa, my husband, you see, how can we continue? The pressure of this world today is so heavy. Oder wenn ich alleine nur an meine Ehe denke, wie hätte diese Ehe Bestand haben können? Ohne Jesus Christus. Dieser ganze Druck, diese, alles, was sozusagen von außen kommt, aber auch von innen. You know, I saw a lady we knew some years ago, more than 20 years ago. She saw me, she said, she asked of my husband, I said, he went to work. She said, are you still together? Are you still together? I said, yes, why? He said, it's only you that is still together. All of them, they are separated. Yes. Mein Gott. Eine Bekannte, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, vielleicht 20 Jahre fast, sie hat mich gefragt, wie es meinem Mann geht. Und ich habe gesagt, ja, mein Mann ist gerade arbeiten gegangen, aber sonst ist alles gut. Und dann meinte sie, was? Du bist immer noch verheiratet? Die ganzen anderen, die ich bisher kannte, sie haben sich alle schon längst geschieden und getrennt. This lady knew Messi when Messi was a baby. Sie kannte mich... oder uns sogar noch, als Messi noch ein ganz kleines Baby war. Praise the Lord. Halleluja. How people can be surprised of something that God wants. So viele Menschen können einfach so extrem überrascht werden von dem, was Gott will. You see, I'll not be surprised of tears. You know when tears have been destroyed. Aber sie, sie verwundern sich nicht, wenn Beziehungen wieder scheitern, wenn Ehen wieder scheitern, wenn so viele Dinge schief laufen. She was so surprised. Sie war so überrascht. I am surprised if marriage can continue without Christ. Manchmal denke ich mir halt wirklich so, wie kann eine Ehe ohne Christus überhaupt weiter bestehen? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Can you get it? He said many prophets, not just one, not two, many, and righteous men, die Gerechten, have desire to see, haben das begehrt zu sehen, was sie gesehen haben. They desire to find Jesus. Sie haben es begehrt, Jesus Christus zu sehen. They desire to have relationship with the true God. Und mit ihm eine Beziehung zu haben. They desire to know him. Und ihn zu kennen. They desire to find the new life of Christ. Und sie haben wirklich danach gestrebt, dieses neue Leben in Christus haben zu können. To now have the life of Christ that you now have, they could not find it. Was wir jetzt haben, das konnten sie nicht finden. And you, but you have desired Christ's life, and you have found it. Aber wir haben das Leben von Christus begehrt und es auch gefunden. Sell all to have it. Wir haben alles verkauft, um ihn zu haben. Sell all to continue having that relationship with the true God. Wir haben alles verkauft, um ihn zu haben. I continue to sell all. Wir haben alles werden auch weiterhin alles verkaufen, um ihn so zu haben. Because things will come that is so strong than what you believe, what you have before. Denn so viele Dinge werden uns einfach auch verlocken oder versuchen. That we want to take you away from the true God. Die uns vom wahrhaftigen Gott abbringen wollen. You know, Pers never knew that something can take her away from here. Zum Beispiel. Best hatte niemals damit gerechnet, dass es etwas geben würde, was sie aus dem Wort Gottes bringt. Sie selbst kann es immer noch nicht fassen, dass sie nicht mehr hier ist. Because she never believed. You see, you have to be prepared. Denn du musst vorbereitet sein. He said, Asa, you see, the servant committed sin because why? Because he was not prepared. Und zum Beispiel auch der eine König, der hat einfach diese Sünde begangen, weil er sich nicht vorbereitet hat. Er hat sich nicht auf so eine Situation vorbereitet. What about anything that is going to come? Because things are going to come as far as you are here on earth. Aber überleg einfach, was kommen kann. Like what happened this morning. Was zum Beispiel heute früh passiert ist. Praise the Lord. Halleluja. You know, to say things and to now act on things, they are two different things. Anzufangen und weiterzumachen sind zwei verschiedene Dinge. Ich dachte mir einfach, ja, okay, hier ist keiner, also warum predigen? Ich habe das immer gesagt, ja, egal, wenn keiner kommt, ich werde auf jeden Fall predigen. Aber genau das ist heute sogar eingetroffen, wo ich gedacht habe, okay, warum soll ich denn noch predigen? Aber ich danke Gott so sehr für meinen Ehemann, dass er gesagt hat, ja, wir können trotzdem weiter predigen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go back to Luke 9. Lukas 9. Luke 9, verse 24. 24. He said, for whosoever will lose his life shall whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, number two, for my sake. Um meinetwillen. For my sake. Um for Christ's sake. Für den Willen von Jesus Christus. That Christ is the reason. Dass Jesus Christus auch der Grund ist. My motive is Christ. Dass mein Motiv ist Jesus Christus. You know, sometimes we think our motive is Christ when our motive is flesh. So oft denken wir manchmal, dass unser Motiv Jesus Christus ist, aber eigentlich tief in unserem Herzen wissen wir, dass es nicht von ihm ist. I might as well give you one example. You see, King Saul. Zum Beispiel Saul, König Saul. You know, God said, destroy all. Als Gott gesagt hat, zerstöre alles, he took some. Hat er einfach sich selbst entschieden und haben gesagt, ja, das Beste nehmen wir, um Gott dafür zu opfern. You see, for Christ's sake, but it's not for Christ's sake. Er hat gesagt, ja, es ist für den Willen von Gott, aber es war gar nicht vom Willen von Gott. If it is for Christ's sake, you will hear his voice. Denn wenn du das wirklich in Christus machst, dann wirst du ihm auch gehorchen. You see, for his sake is to obey his voice alone. And not obeying your voice. Denn es geht nicht um deine Stimme, sondern um seine Stimme. Amen. King Saul was always obeying his own voice. Und König Saul hat einfach immer nur seiner Stimme gehorcht. So also today we obey our voice, you see, our flesh. Und so oft ist es auch, dass selbst wir unsere eigenen Stimme erfüllen. I'm repenting to not be Christ for Christ's sake. We want to make it to be Christ's sake. Aber wir werden es irgendwie versuchen, so darzustellen, dass es um Jesus Christus geht. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. To lose the natural life, to lose the flesh for Christ's sake. Das Fleisch zu versagen für Jesus Christus. You see, are not for wife's sake. You know, people, und nicht für die Frau. People lose their life for wife's sake. Sie lassen ihr Leben für ihre Frau oder für ihren Mann. They lose their life for husband's sake. They lose their life for money's sake. Oder für das Geld. Somebody that goes to, you know, that travels, he wants to travel from Europe. He's looking for a better life. He's coming from Africa to Europe for a better life. He's looking for a way. And he's drowned in the sea and he's killed. Mm-hmm. And he died. You see, he's not for Christ's sake, but the flesh's sake. Zum Beispiel jemand, der sagt, ja, ich verlasse Afrika und ich nehme so eine schwierige Reise auf, um mir in Europa etwas Neues aufzubauen, um hier richtig Geld zu machen. Aber er wird sogar im Mittelmeer irgendwie getötet und ertrinkt, dann hat er es für das Geld gemacht und nicht für Jesus Christus. You know, religion today will pity him or her. Und Religion wird sogar ihn irgendwie bemitleiden. You see, then we say, look at our poor people. Look at poor people. Jesus said, for mercy. Schaut euch diese armen Menschen an, aber Jesus Christus sagt, um meinetwillen. Can you get it, please? Praise the Lord. Halleluja. And not for husband's sake. Not for parents' sake. Und nicht um den Willen wegen anderen. You know, before this time, years ago. Vor einigen Jahren. My mother-in-law needed some money. And I went, we were not having money to send to her. Because of her. Because I went to some job so that we can get money. So that we can use it for mother-in-law's sake. Zum Beispiel, vor einigen Jahren hat meine Schwiegermutter mich um Geld gebeten, aber wir hatten nicht genügend Geld zu der Zeit und deswegen bin ich sogar zu mehreren Jobs gegangen und habe dort gearbeitet. Aber warum? Es war wegen meiner Schwiegermutter willen. You see, and also, I was cleaning for somebody for months, upon months. Why? So that the husband can teach my children. Teach them their homework. I was training for them to pay for them because so that they can teach my children their homework. You see, for children's sake. Zum Beispiel, and not for Christ's sake. Ich habe auch für eine Familie das Haus immer sauber gemacht, weil der Mann meinen Kindern Nachhilfe gegeben hat. Ich habe es für meine Kinder getan, aber nicht um Christus. You know, this world we call it good. Die Welt wird es sogar gut nennen. Ja, das sind die Opfer einer Mutter. You see, religion we even call it good. Selbst Religion wird es gut nennen. Whatever is not for Christ's sake is evil. Aber das, was nicht für Christus gemacht worden ist, das ist böse. Jesus said for my sake and the kingdom's sake alone. Denn Jesus Christus hat gesagt, um seinetwillen und um seiner Willen Königreich. Praise the Lord. Halleluja. For Christ's sake and not for Allah's sake. Für Christus Willen, nicht für Allahs Willen. Not for Allah's sake, but for Christ's sake. Nur für Jesus Christus. And that's why you can give your body to be born. It profits you nothing. Because it's not for Christ's sake. Deswegen, du könntest sogar einfach deinen Körper hingeben, um verbrannt zu werden. Und es würde dir nichts nützen, wenn du es nicht für Jesus Christus tust. I pity those that kill themselves because of Allah. Und ich bemitleide einfach diejenigen, die alles für Allah tun. I pity them so much. Because the Bible tells us that it's for Christ's sake alone. Denn es geht um Jesus Christus alleine. Because for all other sake is they are all evil. Denn alle anderen Willen, das ist bösartig. Und heutzutage arbeiten wir auch für unser Selbst. To pay my house rent, to feed the family. Damit ich zum Beispiel meine Miete bezahlen kann, damit ich mir schöne Sachen kaufen kann. To buy my clothes, to buy my needs. Damit ich mir mal was gönnen kann. For my family's sake. Oder für meine Familie. To pay my house rent, you see, to feed the, to, you know, But Jesus said, for his sake and not for any other sake. Aber Jesus Christus hat gesagt, nur um seinetwillen und nicht um irgendwie andere Willen. Can we understand that? Können wir das verstehen? Können wir das irgendwie begreifen? Let us learn to do whatever we do for his sake alone. Deswegen lasst uns wirklich lernen, einfach die Dinge zu tun nach seinem Willen und um seinetwillen und nicht für irgendeinen anderen Grund. Mark 10, go to Mark 10. Markus 10. Praise the Lord. About that, we also have to read again. Mark 10, verse 29. Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der aus Haus oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kind oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der nicht hundertfällig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Praise the Lord. That is Mark 10, 29. Amen. Amen. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel. You know, for his sake and the gospel alone. Um Christus willen und das Evangelium. For his sake and the gospel alone. And not for the flesh's sake. Nicht für das Fleisch. Not for people's sake. Nicht für die Menschen. Praise the Lord. Amen. We have all my children, they can all eat and pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Es geht nicht darum, dass er dir irgendwas wegnehmen will. He wants you to have them. Sondern er will, dass du diese Sachen hast. He said that he shall receive a hundredfold now. Aber er wird das hundertfältige jetzt empfangen. Those things that you left. Die Sachen, die du verlassen that hast. You refuse to choose. Die du hinterlassen hast. That you choose him. Und dich für ihn entschieden hast. That you choose him and reject all those things. Dass du, those things, they are still coming back. Dass du alle anderen Sachen verweigert hast. More than enough. Praise the Lord. Diese Sachen wird er dir wiedergeben. But he shall receive a hundredfold now in this time. Houses. And his, you know here, verse 29 said, if you leave a house, a singular. Then verse 30 now say houses. You see. Vers 29, er spricht erst, wenn du dein Haus hinterlässt, dann wirst du sozusagen, dann geht es um Häuser. You see, if you leave one house, it's no longer one house. It's another, you get back houses. Du wirst sozusagen alles vielfältig zurückempfangen. You see, brethren, you see, and sisters and mothers, not just one mother, mothers. Zum Beispiel, du wirst auch nicht eine Mutter mehr haben, sondern Mütter and children. Und Kinder. And lands. You see, before it was just one land. You see, but now lands. Jetzt wirst du Länder haben. But it is not without persecution. Aber unter Verfolgung. It is not without people hating you. Menschen werden dich hassen. Or mocking you. Oder dich versuchen fertig zu vernachlässigen. Praise zurücklassen. And in the world to come, eternal life. You see, a relationship with the true God. Und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. He came with his kingdom. Denn er ist gekommen für sein Königreich. And he left it for us to inherit. That is his kingdom. Und er hat uns das Königreich überlassen, was wir erben. We were in Matthew 4:17. In Matthäus 4:10. Where is Matthew 4:17? Ach so, Matthäus 4:17. He said, repent for My kingdom is about to come. Er hat gesagt, tut Buße, denn das mein Königreich kommt. Repair for our inheritance is about to come. Tut Buße, denn unser Erbe ist unterwegs. You see, because what you are going to inherit is about to come. Denn das, was du erbst, das wird kommen. You see, here you don't need to work, but just believe. Wo du nicht mehr in deinem Schweiß arbeiten musst, sondern wo du glaubst. You see, where you don't need to work, do any job. You see, just believe, that's all. Wo alles für dich schon geklärt ist. Praise the Lord. Halleluja. He said, change from the old. Christ has come with his own word. Denn zieht sozusagen das Alte aus, denn Christus ist gekommen mit seinem Reichtum. Praise the Lord. Halleluja. We inherit our inheritance by believing. Wir empfangen unser Erbe durch den Glauben. How do we inherit our inheritance? Und wie erben wir das? It is by believing Christ. Nämlich Christus zu glauben. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. By believing Christ and submitting to him. Dass wir uns ihm unterwerfen. You see, a lot we say they believe him. Viele werden sagen, ja, ich glaube, aber sie werden sich nicht ihm unterwerfen können. They will not allow him to control their life. Sie werden versuchen, ihr Leben selbst Can zu you leben. Get it? Praise the Lord. Halleluja. We inherit our inheritance by believing Christ and submitting to Christ. Und wir erben das Erbe von Jesus Christus, indem wir uns ihm unterwerfen. In John 6:29, he said, this is the work of God, that we believe on him. In Johannes 6:29 steht, dass wir sein Erbe empfangen. Whom he has sent. You see, believe on him. Ach so, dass wir dem glauben sollen, den er gesandt hat. You see, just believe on him. That's all the job that he wants you to do. Go there. Let's go. That's John 6:29. Praise the Lord. Johannes 6:29. John 6:29. You see, the job that he wants us to do today. Die Arbeit, die wir tun sollen. He gave us a job. Er hat uns nur noch eine Aufgabe gegeben. It's not the job of just going to preach outside. What are you preaching? Was willst du denn sonst predigen? You know, people believe, Jehovah's Witness believe that he gave us a job to go and preach. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas glauben, dass Gott uns eine Aufgabe gegeben hat, indem wir einfach rausgehen und das Wort predigen. Das ist unsere Aufgabe. John 6. Johannes 6. 29. Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes. He did not say go and preach. He said the work he gave us to do. Er hat uns die Aufgabe gegeben, was wir machen sollen. That you believe on him whom he has sent. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. It's not believing on yourself. Es geht nicht, dass du an dein Selbst glaubst. But believing on what you do. You're preaching about. Oder was du tun kannst. You see, what you can do for him. Was du für ihn tun kannst. Believe on him whom he has sent. That is the job. He gave us to do. Dass du an den glaubst, den er gesandt hat. If you can believe that, if you can accept, if you can really understand this and accept it, you see, he will not do the preaching through you. Denn wenn du das wirklich begreifen kannst, dann wird er das ganze Predigen, die ganzen Aufgaben durch dich hindurch tun. The job is not just going to preach. Denn die Aufgabe besteht nicht darin, dass du einfach rausgehst und predigst, sondern Jesus Christus glaubst. Then once you believe him, he will not do the preaching through you. Und wenn du ihm jetzt glaubst, dann wird er das ganze Predigen auch übernehmen. That's why we need the Holy Spirit. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. You know, when there were some people that were preaching without the Holy Ghost. Manche zum Beispiel, oder früher, sind viele draußen gewesen und haben ohne den Heiligen Geist gepredigt. And they came to Paul. Und dann sind sie zu Paulus gekommen. Paul said, have you received Jesus? Have you received the Holy Ghost since you believe, since you became born again? Und Paulus hat diese Menschen gefragt, wurdet ihr denn schon, oder habt ihr denn schon den Heiligen Geist empfangen, wenn ihr schon rausgeht und predigt, nachdem ihr Jesus Christus empfangen habt? They said they have not ever, they have not heard anything about the Holy Ghost. Aber sie haben noch nie was von dem Heiligen Geist gehört. But Paul said there is Holy Ghost. Und Paulus hat gesagt, aber es gibt den Heiligen Geist. That Jesus said before he told the disciples, he said don't preach anything until you are empowered by the Holy Ghost. Deswegen hat Jesus Christus auch gesagt, bleibt noch dort, wo ihr seid, denn erst wenn ihr den Heiligen Geist empfangt habt, dann habt ihr genug Kraft, um das Wort auch zu predigen. Deswegen geht nicht raus und predigt im Fleisch. Because flesh cannot do the job. Denn das Fleisch kann nicht diese Aufgabe vollbringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Don't go preach in flesh. The Lord, the Holy Ghost will do the job through you. Deswegen lasst zu, dass der Heilige Geist durch euch hindurch predigt. Submit to Christ. Und dass ihr euch ihm unterwerft. Believe Christ. Und ihm glaubt. Submit to him. Und euch ihm sozusagen James 4. Alles James übergebt. 4. Praise the Lord. Jakobus 4. But Jehovah's Witness today, what they can see is go and preach the word. Aber das, was die Zeugen Jehovas heutzutage sehen, ist, ja, geht hinaus und predigt. You see, they cannot see, believe Christ. Aber sie können Jesus Christus nicht glauben. Because it is not designed for the natural man to see. Weil der natürliche Mensch das auch gar nicht empfangen kann. Praise the Lord. Halleluja. James 4:7. Jakobus 4:7. Praise the Lord. He said, submit yourself therefore to Christ. So unterwerft euch nun Gott. Submit yourself to Christ. Und unterwerft euch nun Jesus Christus. That is how to resist Satan. Und so könnt ihr dem Teufel widerstehen. And he will run from you. Und so wird er von euch fliehen. It is not run from Satan and come to God. Es geht nicht zuerst, okay, widersteht dem Teufel und geht dann zu Gott. Because the flesh can never run from Satan. Weil das Fleisch niemals vom Teufel weglaufen kann. Praise the Lord. Halleluja. The flesh cannot run from the spirit. Denn das Fleisch kann nicht vom Geist weglaufen. We have, there's a greater spirit than the spirit of Christ. Aber es gibt einen noch größeren Geist, den größten Geist. Because Satan is also a spirit. Und das ist Jesus Christus. Very small, very, very little. Weil selbst der Teufel ist ein Geist, aber er ist schon besiegt. Er ist so klein. Aber selbst dieser kleinste Geist ist immer noch größer als das größte Fleisch. Und deswegen kann dieses Fleisch auch nicht weglaufen, bevor du nicht zu Jesus Christus kommst. You come to Christ as you are. Und du kommst auch zu Jesus Christus, so wie du bist. He now help you to deal with Satan. Und er wird mit dem ganzen Rest fertig. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And he said, submit yourself to Christ. Verse 7 again. Unterwerft euch nun Christus. And that is how Satan is defeated. Und so wird der Teufel auch besiegt. Thank you, Daddy. Submit yourself to Christ. Unterwerft euch nun Jesus Christus. That is how Satan is defeated. Und so ist der Teufel, wird der Teufel besiegt. And how do you do that? Und go to Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Halleluja. If somebody is here, you have to think very well. Amen. Allow the message to sink in. Deswegen lass zu, dass diese Predigt auch wirklich einsinkt. Matthew 5. How do you do that, you see? Wie macht man das? You see, submit yourself to Christ. That is how the devil is defeated. Unterwerft euch Jesus Christus, denn so ist der Teufel besiegt. Ha. Aber wie? Matthew 5, ab Vers 25. He said, agree with your adversary quickly while you are on the way, Agree with Satan when you are on the way. Sei deinem Widersacher bald geneigt, zuzustimmen. Deswegen, ja, der Teufel kann ruhig recht haben. Praise the Lord. Halleluja. You see how to deal with Satan? He is by submitting to Christ. Wie du dem Teufel widerstehen kannst, ist, indem du dich Jesus Christus unterwirfst. No, I'm not just by saying Satan is defeated, this Satan is defeated. Satan will say, Jesus, I know, Paul, I know, who are you? Denn es wird nicht reichen, dass du sagst, ja, der Teufel ist schon besiegt, fertig, alles aus. Weil der Teufel wird sagen, ja, Jesus Christus kenne ich, Paulus kenne ich, aber wer bist du denn? Do you know how many people are saved? Satan has been defeated upon us. Satan is defeated them up and down. So viele Menschen haben schon gesagt, ja, der Teufel ist besiegt, aber der Teufel in ihrem Leben macht gerade richtig Party. Because it is not just speaking. Denn confessing. Es geht nicht nur um das Sprechen oder Bezeugen. It is believing with your heart. Sondern dass du mit deinem Herzen glaubst. He said, agree with your adversary quickly while thou art in the way. Lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. It means your flesh can do nothing before Satan's spirit. Dein Fleisch kann nichts tun bevor dem Teufel. It's only Christ's spirit that defeated Satan. Denn nur der Geist Gottes, also Jesus Christus, hat den Teufel besiegt. Submit to Christ's spirit. Deswegen sollst du dich auch Jesus Christus unterwerfen. Submit to Christ, that without Christ, yes, you are nothing. Ja, ohne Jesus Christus bist du nichts. But I am no without Christ. Aber wir sind nicht ohne Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Ah, Daddy, thank you. Let me leave there because we still, what's the time? You don't even remember to leave. Okay, hey, the time has come. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Christ's kingdom is Christ himself. Denn das Königreich von Jesus Christus ist er selbst. You see, his kingdom is himself that he gave for us. Und er selbst hat uns sich gegeben. Christ's kingdom is himself that he gave for us. Jesus Christus ist das Königreich selbst, was er uns gegeben hat. Praise the Lord. Hallelujah. He said, come unto me, all you that labor. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid. He said, repent, for the kingdom of God is at hand. Tut Buße, denn das Königreich Gottes ist da. Es kommt. Repent, for I am about to finish the job. Denn Jesus Christus wird diese Aufgabe erledigen. Because he is God. Denn er ist Gott. No man can pay for that disobedience of Adam. Denn niemand kann, kein Mensch kann diese Schuld, diese Schuld, die Adam erzeugt hat, wieder gut machen. That's why we don't preach ourselves, we preach Christ. Deswegen predigen wir auch nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Because no one, no man, you see, no man's blood is thicker, is thick enough to pay the price. Denn kein Blut, kein Menschenblut ist gut genug, um seine eigenen Sünden zu bereinigen, geschweige denn die der ganzen Welt. Nur Jesus Christus hat das vollbracht. He is telling us that he is his kingdom. Und er sagt uns, dass er selbst das Königreich ist. Galatians 3:25-22. Look at Galatians 3. Galater 3. Jesus is our faith. Jesus ist unser Glaube. Jesus is our inheritance. Und unser Erbe. Jesus is Christ's kingdom. Und das Königreich von ihm. Can you get it? Mhm. He is all. Und er ist alles. His blood is all. His blood Blut ist is connect alles. All together. Und hat alles mit verbunden. Galatians 3. Galater 3. He is our faith. Und er ist auch unser Glaube. He said until faith came. Bevor der Glaube kam. Before Christ came. Bevor Christus kam. Can you get it? Praise the Lord. Galatians 3. Galatians 25. Vers 25. He said, but after that faith is come. Faith is Christ. Der Glaube ist Christus. Faith is our inheritance. Und er ist unser Erbe. You see, Christ is our inheritance. Das Glaube. Der Glaube ist unser Erbe und Jesus Christus ist unser Erbe. He said, we are no longer under a schoolmaster. Wir sind nicht mehr unter dem Lehrmeister. Since he came, we are no longer after the schoolmaster. Deswegen sind wir auch nicht mehr hinter dem Lehrmeister hinterher, sondern hinter dem Glauben. It means until he came, we were of another world. Aber bevor Christus kam, waren wir von einer anderen Welt. But now we are no longer of another world. Aber jetzt sind wir nicht mehr von einer anderen Welt. Christ is our faith. Denn Christus ist unser Glaube. Christ is our inheritance. Und unser Erbe. Praise the Lord. Halleluja. I don't know if I'm able to start with anything. Praise the Lord. Hallelujah. It's interesting, but I don't. On Wednesday. Praise the Lord. Hallelujah. In the natural world. In dem natürlichen. In der natürlichen Welt. Please. Praise the Lord. Hallelujah. And you. We know that Christ is our inheritance. Denn wir wissen, dass Christus unser Erbe ist. And our inheritance is our fighter. Und unser Erbe ist auch unser Kämpfer. Our inheritance is our provider. Unser Beschützer, unser Versorger. Our inheritance is our healer. Unser Heiler. I don't even know how to put it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in the natural world, if you inherit money. Wenn du im Natürlichen zum Beispiel Geld vererbt bekommst. You use the money for your need. Dann benutzt du das Geld für deine Zwecke. It depends on how big the money is. Und je nachdem, wie groß diese Summe ist. If the money is big enough, you will always go to the money for all your needs. Dann wirst du auch immer zu diesem Erbe sozusagen zurückgehen, zu diesem Geld oder was dir hinterlassen worden ist, wenn es groß genug ist. You know, Jesus is bigger than any money, than aber inherited. Jesus Christus ist größer als alles Erbe, was wir jemals auf dieser Erde anschaffen können. Christ is bigger than all the money put together. Denn Christus ist größer als inherit. Jesus Christus ist größer als all das, was, was wir jemals auf dieser Erde anschaffen könnten. Go to him as people go to that money. Deswegen geh lieber zu ihm hin, als diese Menschen, die zu ihrem Erbe hingehen. Go to your inheritance as people go to their inheritance. Deswegen geh zu deinem Erbe hin. Who understand? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. If Christ is our inheritance. Wenn Christus unser Erbe ist, we are to allow him to always do his job. Dann sollten wir auch zulassen, dass er für uns die Arbeit just macht. Just like the natural allow money to do the job, the inherited money to do the job. Genauso wie zum Beispiel Leute, die viel Geld haben, einfach ihr Geld sprechen lassen. Allow Christ to do the job, and not you. Deswegen lass zu, dass Jesus Christus diese Arbeit übernimmt und nicht das Geld. Allow your inheritance to do the job. Und deswegen soll dein Erbe das auch für dich erledigen. He is there waiting to do his job. Und er ist immer bereit dafür, diese Aufgaben zu übernehmen. He is a gentleman. Aber er ist ein Gentleman. He needs invitation. Und er möchte, dass du zu ihm kommst. He is not a dictator. Denn er ist kein Diktator, der dich umkommandiert. Christ, our fighter. Denn Christus ist unser Kämpfer. You know, today I thought of, I said we go to Judges. Eigentlich wollte ich heute zu Richter gehen. We will still go there, but not today. Aber not the time. Eigentlich wollte ich dahin, aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Praise the Lord. Halleluja. Can you get it? Mm-hmm. Can you understand Christ? Amen. Amen. Christ, our fighter. Christus ist unser Kämpfer. Unser Erbe und unser Heiler. Maybe I will just keep the fighter for now. Let me just quickly go to that provider and healer so that we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Provider. Er ist unser Versorger. You know, Abraham called him Jehovah Jireh. Zum Beispiel Abraham hat ihn Jehovah Jireh genannt. The Lord, the provider. Der Herr, der versorgt. Praise the Lord. Halleluja. You see, Trinity, the fighter. Der Kämpfer. He said, vengeance is mine, we recompense. That is fighting. Denn Gott hat gesagt, überlasst mir die Rache, denn ich werde das übernehmen. But through the message, that judge's message, you see, judge's message, we will know how deep. He can fight for seven. What about some? Zum Beispiel, wenn wir am Mittwoch in Richter reingehen werden, dann sehen wir, wie extrem Gott schon für seine Diener gekämpft hat. Wie viel mehr für seine Söhne. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 22. Let us quickly go to Genesis 22. Genesis 22. Praise the Lord. Halleluja. The Lord is so wonderful. Amen. Genesis 22. Anytime I'm with Mercy. Immer wenn ich mit Mercy unterwegs bin. She always say, Mama, speak. So also is Jenny. Jenny is always doing the same thing too. Anytime I'm with her, she always says, speak. Sprich das Wort. Because they know that anytime something is coming. Immer wenn irgendwas kommt. Anytime she's going to war, she always say, Mama, come and take me there because I want you to keep on speaking. Sie nutzen jede Gelegenheit aus, damit das Wort gepredigt wird. Praise the Lord. Halleluja. You know, they always go for photo shooting. I ask them, why do you need me then? I'm not the one that is the model. Mm-hmm. You are not going to, because I look at it and I say, what is the need? You always tell me to go with you. I must go with you. I want to know the reason. Why do you always want to push me? The other day I said, let Papa not go with you. He said, no, that I must go. Why me? He said, because I'm going to speak. Along as the car keep on moving. Amen. Praise the Lord. You see how the children value the voice of God. Und so schätzen die Kinder Gottes die Stimme von Gott wert. Sie sind niemals müde davon. Anytime Mercy comes to me, you always say, Mama, you are just quiet. Say something. Praise the Lord. I love it. Amen. Amen. Genesis 22. We quickly read 7 and 8. Look at Genesis 22, ab Vers 7. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Where is the money to buy the house? Wo ist das Geld für das Haus, für das Auto? Praise the Lord. Halleluja. You see, where is whatever the need is? Where is it? Egal wie was du brauchst. Where is it? Und du dich fragst, wo bleibt das? Connect it to yourself today. Dann überleg einfach mal nach, wo dieser Satz connect it to your need. In deinem alltäglichen Leben wirklich Bezug hat. You see, whatever the need is, where is, you know, you are going to ask, where is it going to come from? Wo du dich fragst, ja, wo soll das denn bitte herkommen? You see, we have to labor to gather money to be able to buy, house, to buy car, to buy this, to buy that. You see, so oft sind wir einfach nur dabei, the natural, that is the natural im Natürlichen sozusagen Geld anzuhäufen, um das Auto zu kaufen, um das Haus zu kaufen. We have to know that we are not of the natural world. Aber wir sollten wissen, dass wir nicht aus dem natürlichen Abraham stammen. Abraham never believed in the natural world. Denn Abraham hat auch nicht in das Natürliche geglaubt. If not, he was taking his son to go and kill. He will not believe that there is a provider. Denn ansonsten hätte Abraham nicht geglaubt, dass Gott versorgt auf die eine oder andere Art und Weise, dann wäre sein Sohn tot. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. And Abraham said, my son go will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Amen. Amen. Amen. On verse 10. From verse 10 to 14. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. He took the little he had to pay for the house. Er hat das Kleine genommen, um für das Haus for the car. Um für das Auto zu bezahlen, für das Haus zu bezahlen. You know these two fish and five loaves that Jesus took. Die wenigen Fische und die Brotlaibe haben gereicht, um Tausende zu versorgen. Praise the Lord. Halleluja. The natural man will think you are wasting time. Und der natürliche Mensch wird auch glauben, ja, du verschwendest eh nur deine Zeit. You're coming here, it's not wasting time. Aber dass du hier hinkommst, ist keine Zeitverschwendung. Praise the Lord. Halleluja. You know, if our God to judge, it's not wasting time. Wenn auch unsere Arbeitszeit nicht Verschwendung ist, we are not paid. Wo der Mensch bezahlt und nicht Gott, God can pay more than man. Dann kann Gott viel, viel mehr bezahlen als der Mensch. Your being here is not wasting of time. Deswegen, dass du hier bist, ist keine Zeitverschwendung. Praise the Lord. Can you get it, please? Amen. Mm-hmm. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. I said, here am I. And he said, lay not your hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. God did not want his son. Denn eigentlich wollte Gott nicht he really want to give him that son. Den Sohn haben, sondern er wollte ihm den Sohn sogar wieder schenken. The same he taught me to tell best time to go. Genauso hat Gott mir das auch zum Beispiel bei Ugo und Bess gesagt. You see, the manager is not after your son. You know, if God can turn a stone to become a son. Wenn zum Beispiel Gott auch wie hier den Sohn wiedergegeben hat, wenn er sogar die Steine zu Söhnen verwandeln könnte oder kann. You know, when I explain all to my sister in America, she just pitied them that they could not obey. Als ich das zum Beispiel meiner Schwester in Amerika erzählt habe, hat sie diese zwei Menschen einfach nur bemitleidet, dass sie nicht gehorchen konnten. Ich wünschte, sie hätten einfach das Wort befolgen können. You know, like the wisdom of Solomon. Genauso wie die Weisheit von Salomo. The wisdom of Solomon. Die Weisheit von Salomo. He said, I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld your son, your only son from me. You know, people don't want to be like Abraham. They don't, once it comes to obey the voice of God, they are not Abraham. But the good, those receive the good, what Abraham received, they will say they are Abraham. Viele wollen einfach nicht so sein wie Abraham, der dieses Opfer vollbracht hat. Aber sie wollen den Segen von Abraham wiederum haben. They want the blessing of Abraham. Sie wollen den Segen von Abraham. Want to be Abraham. Aber sie wollen nicht so glauben wie er. Without test, there is no money. Ohne die Aufgabe gibt es auch kein Zeugnis. Praise the Lord. Halleluja. There is this test for God's children today. It might not be go and kill your son. Es geht nicht mehr darum, dass du deinen Sohn opferst auf einem Stein, sondern dass du die Sachen einfach zu Jesus Christus hingibst und dort bleiben lässt. You know, like me here, I have tests. Ich habe auch Tests. You see, I can say, not many people are here. Let me just pack up. Ich kann auch sagen, ja, okay. Let me go. Guckt euch an, wie viele Menschen hier überhaupt sitzen. Warum soll ich das denn überhaupt noch weitermachen? Praise the Lord. Halleluja. He said, know that thou fearest God, because you obey God's voice. Und da wusste ich, dass du Gott wirklich fürchtest. How to fear God? Wie fürchtet man Gott? By obeying his voice. Nämlich ihm zu gehorchen. And not by rejecting his voice. Und nicht seine Worte zu obeying. And obeying the natural, your mother, your father, your friends. Und nicht das Natürliche zu folgen. Can you get it? He said, I don't know that now you now fear God. Why? Because he obeyed God's voice. Jetzt weiß ich, dass ihr Christus wirklich gehorchen wollt. Abraham did not kill that son. Abraham hat Isaac nicht umgebracht. Because that is not the nature of God. Denn das ist nicht die Natur von Gott. God is a giver, not a killer. Denn Gott ist ein Geber und kein Täter. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He is a giver, not a killer. Er ist ein Geber und nicht jemand, der wahllos umbringt. He said, see, thou hast not withheld your son. Your only son from me. What God calls son. Was, wen Gott als Sohn bezeichnet. Abraham was not only this, Isaac was not only Abraham's son. Ishmael was also there. But God said, your only son. Isaac war nicht der einzige Sohn, den Abraham bezeugt hatte, aber Gott hat nur diesen, hat nur Isaac als einzigen Sohn anerkannt. You know, marriages today. So viele Ehen heutzutage. Daddy, thank you. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram. About to help us to reach verse 13. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp gefangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him. you have to lift up your eyes and see the word of Christ. Man muss nach oben schauen, um das Wort Gottes zu sehen. Remember his word. Und sich daran erinnern. His promises for you. Seine Verheißung für that dich. That he said, believe only. Dass du nur glauben musst. Praise the Lord. Halleluja. And Abraham went and took the ram and offered him by for a burnt offering in this. In the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mouth of the Lord it shall be seen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jehovah Jireh, that is the Lord will provide. Der Herr, der versorgt. The Lord the provider. Der Herr, der Versorger. Daddy, thank you. If you choose him. Wenn du ihn wählst. You see, he is the provider if you choose him. Er ist der Versorger, wenn du ihn wählst. He said, you choose him to be the provider. Deswegen du sollst ihn wählen, damit er für dich sorgt. Then last, Psalm 103. Let us quickly go there. Praise the Lord. Psalm the Lord, the healer. Psalm 103. Psalm 103, verse 2 and 3. Psalm 103, 2 und 3. First of all, I will read 3. He said, who forgiveth all your iniquities? Who healeth all your diseases? Der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Who forgiveth all your iniquities. Der dir all deine Sünden vergibt. Who healeth all your diseases. Und all deine Gebrechen heilt. He is our healer. Denn er ist unser Heiler. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you can't, you know how to take pills. So wie du Tabletten nehmen kannst. If you can take here, how to take pills. Wenn du das dir so genau reinziehst wie so eine Tablette, dann the Lord, my healer. Dann wirst du. You know, doctor can say take it 5 times a day. Dann wirst du es wirklich begreifen, denn der Arzt wird dir sagen, ja, nimm es zum Beispiel 2 oder 3 Mal am Tag oder 5 Mal. You see, doctor, he said meditate in the true gospel of Christ. Und genauso sollst du auch dir hier das wie Medizin sozusagen richtig reinziehen. You know, meditate in my word both day and night. That's how you prosper. That's how you heal. Habe deine Gedanken Tag und Nacht bei ihm. You know, once you are confessing victory, you're confessing, yes, I am pregnant, I have the house, I have the car. Also meditate in the word. Genau, du sollst halt die ganze Zeit nicht nur bezeugen, sondern du sollst im Wort wandeln. You see, meditate, don't allow things to threaten you. Don't allow your body to the former pain to threaten you. Or whatever it is to threaten you. You see, did not say meditate on the pain or meditate in those things. The doctor's report. Meditate, you know, what you meditate on will give you results. Du sollst nicht deine Gedanken auf die Sorgen, auf die Schmerzen haben, sondern du sollst deine Gedanken beim Herrn haben. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Meditate in it that the Lord is your healer, that he has healed you. Dass er dein Heiler ist. When did he heal you? Wann hat er dich geheilt? When he was beaten. Wo er schon geschlagen wurde. Praise the Lord. Hallelujah. And you see, First Peter, you see, in Isaiah 53. When you know, when did he heal you? You see, the healing is already over. You have already been healed. It's not you are going to be healed. Die Heilung hast du schon. Praise the Lord. Hallelujah. And if you really believe you are pregnant, say it out. Wenn du wirklich glaubst, dass du schwanger bist, dann sag es. You're hiding from mother, from friends, from father. You see, don't pick up phone and say I'm pregnant. Sag es. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, faith never fails. Denn der Glaube versagt niemals. It might take time. Es mag vielleicht eine gewisse Zeit dauern, aber es wird nicht versagen. Hab keine Angst vor der Zeit. Don't be afraid of the time. What about when in 9 months I'm not, they cannot see it. But what about in 1 year they cannot see it. It's not what they see, it's what you see. Es geht nicht darum, was sie sehen, sondern was du siehst. Can you get it, please? Kannst du es verstehen? You know, some, you see, some, I know of somebody, a sister that said she was pregnant. After years, she now gave up. You know, because it is not, he said, faith is evidence of things not seen. Denn der Glaube ist ein Zeugnis von dem, was man nicht though sieht. Though the people cannot see it. Auch wenn die Menschen es that nicht sehen does not mean it's not faith, it's not there. Auch wenn die Menschen es nicht sehen können, das heißt nicht, dass du es dass kein Glaube da ist. I don't know if you understand. He did not say things that does not exist. Die nicht existieren. He said things that are not seen. Sondern Sachen, die nicht sichtbar sind. You see, the man not see you pregnant in the natural that your stomach is big. You know, when a woman is pregnant, first month, second month, third month, you don't even know. You cannot even see it. The stomach is not big. Can you get it? Es geht nicht darum, dass du but that does not mean she's not pregnant. Am Anfang den Bauch nicht sehen kannst, aber diese Frau weiß trotzdem, dass sie jetzt im 1., 2., 3., 4. Monat schwanger ist, auch wenn man diesen Bauch noch nicht sehen kann. The faith is evidence of things not seen. Denn der Glaube ist ein Zeugnis von dem, was man noch nicht if sieht. They can see it, it's no longer faith. Wenn man es sehen kann, dann brauchst du auch keinen Glauben mehr. It's not what they see, it's what you see. Es ist das, was du glaubst, nicht was sie sehen. Ah. You're giving up is abortion. Und wenn du aufgibst, dann ist es wie eine Abtreibung. But you hold on to the wall. Und deswegen hältst du am Wort Gottes fest. You know that the house of that I always talk about this house how we park here. You see that now the time that the time that I believe that the Lord revealed to me passed, but I did not give up. Genauso wie ich bei diesem Haus hier auch nicht aufgegeben habe. You see, the more the time passed, the more I rejoice in the Lord. Je mehr Zeit vergangen ist, desto fröhlicher war ich. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the more the time passed, the more I know that flesh is bye-bye to flesh. Je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr habe ich zu der Zeit Tschüss gesagt. The flesh has to live, so that the spirit can continue. Denn das Fleisch musste gehen, bis der Geist bleiben konnte. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That is the message for today.